mir vorstelle, wie du sie berührst oder an sie denkst, wenn du bei mir bist. Du sagst, du mochtest ihre Haut. Sie war frech und irgendwie war ihr vertraut an diesem Fernort anonym, ja, ja. Und du wirst sie eh nie wiedersehen, ja, ja. Ich nicke stumm, Hitze steigt mir ins Gesicht. Ich sag nur cool und verbrenne innerlich. Meine Eifersucht zerreißt mich. Ich will mit Sachen schmeißen, will dich beschimpfen, laut schreien und auf sie scheißen. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Doch dann fällt mir wieder ein, war alles meine Idee. Ich weiß, ich hab das vorgeschlagen, aber das war eine scheiß Idee. Schweißgebadet mach ich auf. Ihr habt geacht in meinem Traum. Du fasst mich an, ich bin erregt. Kann nicht glauben, dass jetzt auch noch meine Pussy nicht verrät. Meine Eifersucht zerreißt mich. Ich will mit Sachen schmeißen, will dich beschimpfen, laut schreien und auf sie scheißen. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Doch dann fällt mir wieder ein, Polyamorie, ich weiß nicht, bin wohl doch nicht so offen. Warum google ich Rezepte mit Giftstoffen? Ich will dich nie mehr wiedersehen. Doch dann fällt mir wieder ein, war ja meine Idee.